Dallas, from Juarez to El Paso. Mexico. Der nächste, bitte. Name? Magani. Vorname? Mohamed. Nationalität? Algerien. Geburtsdatum? 16. Dezember 1948. Geschlecht? Maskulin. Geburtsort? El Ataf, Algerien. Warten Sie bitte. Der nächste, bitte. Name? Rivera. Vorname? Osvaldo. Nationalität? Mexicano. Wie bitte? Bitte, gehen Sie da hinein. Warten Sie bitte. Der nächste, bitte. Name? Vorname? Nationalität? Opfer die Flucht. Wie bitte? Diesen Fluchtversuch. Alkenrot. Manuela. Deutsch. 1959. Weiblich. Berlin. Nationalität, Geburtsort, Geschlecht, Geburtsdatum, Name, Bettini, Vorname, Gi, Nationalität, Svizzero, Geburtsdatum, 4/11/60, Geschlecht, Mascolino, Geburtsort, Locarno, Wohnort, Berlino. Haben Sie etwas zu verzollen? Passieren. Der nächste, bitte. Juarez to El Paso. The Rio Grande is not really a river. It's only like a stream that goes like 1,300 kilometers along the border. That is between Mexico and Texas. Between Mexico and Texas. Mexico and Texas. Texas. I know the northern border of Mexico very well. I have crossed the Rio Grande many times and sleeping past the border patrol. I go to the chili pepper harvest for construction work. There you could make $6 an hour, which is about 15 times more what you could make here. I remember one time we're crossing the Rio Grande with a friend. All of a sudden appears a pilgrim truck. My friend passed me the bottle of wine and we drink. We make fun of the official on the other side. He only shakes his head. After a while they go. We finish crossing the river and found ourselves a hole in the fence. Texas. Texas. Texas. I have crossed the border at many points, but this all has changed. For several times I have tried to cross the Rio Grande from Juarez to El Paso, only to get cut time and time again. Finally, a coyote promised me to take me across the Rio Grande and put me in a plane for Dallas for $400, but that was a flop. I have lost my job in the tire factory, but a friend just called me from Dallas to let me know I have a job in a body shop. They sent me $500 for travel expenses. I tried to cross the border time and time again, but only to be cut by the migra. I just wanna say, for every 5 Mexicans who try to cross the border, one makes it. '80 habe ich meinen Fluchtversuch unternommen. Wiederholen bitte. Ja, ich habe mich also darauf vorbereitet und ein Jahr lang später kam dann also der genaue Termin. Wir haben uns getroffen. Wir waren zu dritt, denn noch ein Freund von mir, der ebenfalls im Kofferraum fliehen wollte. Also wir sind während der Fahrt, also von Ost-Berlin aus, war es zumindest so geplant, dass uns ein West-Berliner Fahrzeug abholen soll und dann zum Umsteigeplatz bringen soll. Wir sind also 20 Minuten vor dem Zielpunkt, also vor diesem Grenzübergang, in den Kofferraum geklettert. Und dann sind wir also marienborn, waren wir durch die erste Kontrolle, oder hatten wir passiert. Und dann wurden wir also in der Garage sozusagen festgenommen, also gezwungen, den Kofferraum zu verlassen. Das sind die Frontiere. Véritable frontière se situe pour moi dans le temps. C'est survivre. Survivre le 20e siècle et atteindre le 21e. Si l'on s'est acharné sur les intellectuels, les écrivains, les journalistes en Algérie, c'est que toute une génération doit disparaître avec le 20e siècle. Peut-être parce qu'on nous reproche beaucoup de choses. reproche à l'intellectuel sa proximité à l'égard du pouvoir. C'est vrai et c'est faux. Les médias font aujourd'hui que l'intellectuel, l'écrivain, apparaît de plus en plus comme faisant partie de l'élite au pouvoir. Et en les assimilant au pouvoir, ils doivent disparaître avec lui. Je crois que c'est un peu ce qui se passe en Algérie. كلين انصراف الواي يجممر يقرمل اشكار انت فلقا نزني ازني ادريس انت كاين زرت نكتوجي تلقا ما تبوين صديق يفوخ في غن تفرش يسمنف توكا وين يونكنك يقرمرم فرديلن Das Ende der Inszenierung war dann also, dass ich nicht wegen des illegalen Betretens des Grenzgebietes schließlich verurteilt wurde, sondern am Ende, also nach einem halben Jahr der Einzelhaft und einer verschärften Gefängniszeit, wurde ich dann zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt wegen Landesverrat, wegen Agententätigkeit im schweren Fall. Peut-être parce qu'on nous reproche beaucoup de choses. Peut-être parce qu'on nous reproche beaucoup de choses. Il came de Bouin. Dylan, ça de l'armée.